Das Radio ist offiziell gestorben. Es lebe die Musik. Ab jetzt und für die nächsten 40 Minuten wird das Beste aus Lateinamerika gepodcast. Spitz die Ohren. Hallo Leute, herzlich willkommen. Es freut mich, euch wieder bei mir zu haben. Aus Würzburg, Bayern wird es gepodcastet mit Paul Alvarez Lüblich. Willkommen und zu unserer 26. Edition. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch, Spanisch und Französisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano en www.podcasteando.tk. This podcast is also available in English at latincasting.blogspot.com. Ce podcast aussi en français disponible à www.baladodiffusion.tk. Acostumbré a sentirte aquí a mi lado y a dormirme en tu costado cuando acaricias mi piel. Me acostumbré a prepararte el desayuno para estar un rato juntos antes del amanecer. Me acostumbré a salir para el trabajo pensando que solo un rato antes de volverte a ver. Me acostumbré y tengo miedo, porque todo pierde sentido si no te tengo. Me acostumbré y tengo miedo, porque sin ti ya ni siquiera yo me siento. Me acostumbré a inventar en cada instante una excusa para darte y llamarte otra vez. Me acostumbré a contarte mis problemas y a llorar todas mis penas para que vos me mimes. Me acostumbré a buscar siempre un momento para que me des un beso que me llene de placer. Me acostumbré y tengo miedo, porque todo pierde sentido si no te tengo. Me acostumbré y tengo miedo, oh, porque sin ti ya ni siquiera yo me siento. Quererte sin cambiarte y a vencer todos tus rayos con paciencia y con amor. Me acostumbré a sentir que estoy creciendo por estar este momento de mi vida junto a vos. Me acostumbré a escribirte mil canciones que conectan en mi boca lo que siente el corazón. Me acostumbré y tengo miedo, meine Damen und Herren, wir haben gerade die unglaubliche Inés Saavedra aus Uruguay gehört und ihr Lied Imágenes Cotidianas. Diese Frau ist der Wahnsinn. Also sie war keine Sängerin eigentlich. Sie hat aber doch mit 13 angefangen, klassische Gitarre zu studieren. Und sie schreibt ihre eigene Musik, seitdem sie 16 Jahre alt ist. Sie hat ja einen anderen Job verloren, also sie hatte gar nichts mit Musik zu tun in der Arbeit. Sie hat einen Job verloren nach der Krise in Argentinien und sie hat diese Zeit irgendwie richtig benutzt, um ja, eine CD zu machen. Sie hat angefangen zu komponieren, Gesangunterricht zu nehmen und so weiter und hat eine ganze CD rausgenommen. Sie war zweimal nominiert für Musikpreisen in Argentinien und Uruguay dieses Jahr. Und ich finde es absolut unglaublich, dass eine Person, die eigentlich auch relativ spät angefangen hat zu singen, weil sie ist nicht die Jüngste, sagen wir, so tolle Lieder schaffen kann. Sie hat eine ziemlich gute Webseite, www.inessaavedra.com. Das schreibt man Saavedra mit S, zwei A's und V. Inessaavedra.com, das wird auch in unserer Webseite sein, ein Link zu ihrer Webseite. Das ist eigentlich total cool, was ihr da von ihr finden könnt. Jetzt gehen wir weiter zu einer Gruppe, die wir schon einmal hier präsentiert haben in der Sendung Nummer 14. Die kommen aus Mar del Plata, Argentinien. Und es sind was Besonderes. Sie heißen Solaria. Solaria ist ein Wort, das eigentlich gar nicht zu übersetzen ist. Es hat auf jeden Fall was mit der Sonne zu tun, aber sonst weiß ich nichts. Desvanece heißt das Lied, das bedeutet Auflöse. Und sie singen so eine Art New Metal gemischt mit alternativen Rock, Grunge und vielleicht ein bisschen akustischen Pop dazu. Was ich weiß, ist, dass sie sehr genießbar sind. Ihre Webseite solaria.com.ar scheint nicht zu funktionieren zurzeit, aber sie haben eine Webseite in MySpace. Dann einfach myspace.com besuchen und Solaria suchen. Das nächste Lied kommt aus ihrem Album Placer Completo a Voluntad. Das bedeutet absoluten Genuss nach eigenem Willen. Und das Unglaublichste dieser Gruppe ist, es sind nur zwei Menschen. Apois, wer singt und die zweite Gitarre spielt, und White Pony, der Gitarren Plural spielt. Dann hören wir einfach mit dem Scheiß auf und hören wir das Lied. Aus Buenos Aires, Argentinien, Desvanece von Solaria. Juntos ser libres y el espacio www.gepodcast.tk. Das Beste aus Amerika. Aus Amerika. Aus Amerika. Das war live, meine Damen und Herren. Wir haben gerade Non Palidece gehört. Die kommen auch aus Argentinien und ganz zufälligerweise aus der gleichen Stadt als Solaria, Mar del Plata. Die haben wir schon in der Sendung seit sehr, sehr langer Zeit. Aber irgendwie, ich bin nie dazu gekommen, die hier zu podcasten. Tut mir leid. Aber jetzt habe ich noch ein paar extra Lieder von denen und jetzt wird es schon gehen. Die haben eigentlich jetzt eine ganze Konzertreihe in Buenos Aires und Argentinien, Santa Fe. Wenn ihr dort seid, dann nicht verpassen. Ihre Webseite nonpalidece.com mit den ganzen Daten und alles Mögliche, wann, wo sie spielen. Die sind eigentlich recht bekannt geworden in den letzten Jahren. Die waren schon in Mexiko, in anderen mittelamerikanischen Ländern, ich nehme an auch in Chile. Die sind sehr, sehr gut. Also richtig diese klassische Reggae, jamaikanischen Reggae, ne? In all its glory. Ich mag die wirklich. Gut. Ich fahre nach Berlin. Berlin. Ich fahre nach Berlin. Ja, ich weiß, sorry. Ich muss es machen. Ich fahre nach Berlin nächste Woche und werde Familie besuchen, ein paar alte Freunde, meine Ex-Mitbewohner, Kollegen aus der Universität und so weiter. Also, wenn wir ein paar Zuhörer in Berlin habt, es würde mich sehr, sehr freuen, euch mal kennenzulernen. Schickt mir einfach eine E-Mail, podcastando@gmail.com, beziehungsweise gepodcast@gmail.com, oder noch besser, ein SMS. Ich gebe hier mein Handynummer, weil es absolut kein Problem ist für mich. Ich weiß, ihr werdet es wahrscheinlich nicht weiterverkaufen. 0176-24-773-888. 0176-24-773-888. Meine Nummer. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ganz nett ein Bier einlädt. Ich weiß, ihr habt kein Hefe da oben im Norden, aber ist ja wurscht. Egal, ich werde wahrscheinlich 2 Wochen lang dort sein. Also, gute Chancen, dass, wenn ihr die Sendung hört, ich bin noch da. Es wäre absolut genial, ein paar der Zuhörer kennenzulernen. Ich bin sicher, wir haben ein paar in Berlin. Gehen wir jetzt zu unserer nächsten Gruppe weiter. Die sind absolut genial. Ich wollte die schon seit so langem präsentieren. Die Sache ist, die haben eine tolle Webseite. Nee, eigentlich nicht. Was sie haben, ist eine tolle Webseite in purevolume.com. Und da haben sie mehrere von ihren Liedern. Aber die, tja, sie machen sich Sorge um Copyright und solche Probleme. Und sie haben ihre Lieder nicht zum Herunterladen freigegeben, die Arschlöcher. Ja? Die heißen La Racha und kommen aus Guatemala. Die sind so verdammt gut. Die sind so leichtsinnig, so genießbar. Es ist perfekt, es ist ja traumhaft. Und ich habe diese Leute dann verfolgt, monatelang, 6 Monate lang vielleicht, bis ich sie endlich dazu gebracht habe, mir ein MP3-Datei zu schicken. Und jetzt haben sie es endlich gemacht, letzte Woche. Und wir haben das schon in der spanischen Sendung präsentiert, Podcastiando. Das ist unter www.podcastiando.tk. Und die sind drei Leute, vier. Juanjo, José, Meme und Julio. Die spielen schon seit einiger Zeit, ich glaube es war 2003 oder sowas. Die haben schöne Erfahrungen, sie haben sehr tolle Lieder gemacht. Und ich glaube, viel mehr brauche ich nicht zu sagen. Genießen wir einfach dieses tolles Lied von La Racha. Es heißt Chiltepito. Chiltepito soll ein Namen heißen, deswegen kann ich es nicht übersetzen. Und ist einer meiner Lieblingslieder. Sehr karibisch. Sehr karibisch. La Racha in the Podcast. De muchos calores se padecía y microondas arrebecía. Tras una víctima siempre andaba y nunca le salía nada. Muy buena suerte, él nunca tuvo. día. Y con chile de pico ella quería un par de tragos y se besaron. Y en la cama ellos pararon. Al chile de pito, ¿qué te pasó? Al chile de pito, ¿qué te pasó? Chile de pito, chile triste, lo de Loro le pasó. Chil Tepito, pon la racha. Das ist höchst unangenehm. Ist ja wurscht. So, was hält ihr davon? Toll, oder? Das ist eigentlich das den ersten Single von neuen Album dieser Leute, ja? Sie hatten es schon vor Monaten aufgenommen, aber war noch nie rausgekommen. Deswegen wollten sie es auch nicht freigeben, um sich später Probleme zu sparen. Ihr weiß alle, wie das mit dem Copyright in Südamerika ist. Das ist ein Witz. Und also gut, jetzt haben sie es endlich rausgenommen. Sie haben mir das Lied geschickt. Ich hoffe, jetzt, dass ich die auch präsentiert habe, sich ein bisschen, ich weiß nicht, motivieren und mir ein paar extra Lieder schicken. Das wäre toll, weil sie extrem gut sind. Die sind eine der Gruppen, die auf jeden Fall auf meiner Liste steht, wenn wir mit Podcasteando gepodcast und alle unsere Podcasts in Europa anfangen, Shows zu arrangieren, zu organisieren und so. Die stehen auf jeden Fall auf die Liste. Die will ich hierher bringen. Auf der Liste, oder? Ja, das ist artig. Wo? Klar. Okay. Also gut. Ich fahre nach Berlin, das bedeutet aber auch, dass wahrscheinlich 2 Wochen sind, bis ich wieder aufnehme, weil ich keinen Laptop habe, also kann meine Sachen nicht mitnehmen und dort aufnehmen. Aber vielleicht stehe ich auch kürzer. Das andere, was mir gerade angefallen ist, ich suche einen Platz, wo ich übernachten kann. Weil, ja, okay, ich habe eine Menge Freunde, aber sie haben entweder ein Zimmer in einer WG oder wohnen ziemlich weit weg vom Zentrum entfernt oder irgendwas. Also wenn einer von euch nicht so weit weg vom Zentrum wohnt und Platz für ein Sleeping Bag hat, sehr gern. Ich würde es absolut gern machen. Also ich wohnte 2 Jahre lang in Berlin, ich liebe die Stadt, ich gehe ein paar Mal im Jahr hin. Und es ist immer gut, wenn ich neue Leute dort kennenlerne. Würde mich total freuen. Also gut, dann let's call it the night. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, ihr wartet ganz schön ein paar Wochen. Ihr habt schon die letzte Woche sowieso gemacht, weil ich wegen der Klausuren und so weiter nicht mehr die Sendung jede Woche habe aufnehmen können. Aber sobald ich wieder aus Berlin bin, das wird sich ändern. Da haben wir wieder wöchentlichen Programm hier. Also gut. Ich hau ab. Se durmió. Also Leute, das war unser Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns gepodcastet habt. Fragen oder Kommentare könnt ihr uns gerne so podcastando@gmail.com bzw. gepodcast@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten und Labels sind immer willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show www.gepodcast.tk. Aber nicht vergehen, jetzt kommen noch 3 tolle Lieder. Es wurde gepodcastet mit deinem Quasi-Moderator Paul Alvarez Lüblich. Ihr sabt, portense mal, pásenla bien. Ciao! Und jetzt gibt Podcast Triple Play. Drei Lieder, nur Musik, kein Quatschen. Aus der Central-Sendung Sonic aus Kolumbien. The Matrix Pedro Special. Thank you. aus unserem Fußball-Special die Venezolaner von Malanga spielen Un Nuevo Motivo. Hay un nuevo motivo, nos hace reír, nos hace llorar. La sangre color vino tinto, que en cada partido nos hace gritar. Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón. Y juntos gritamos que el vino tinto es nuestra pasión. Tango spielt Milonga de mis amores.